Chris. Hallo, Ricky. You have a vagina. Oh, my God. It doesn't matter what you say. Na? Exklusiv haben wir 15 Minuten lang die Griechenland-Krise gelöst. Dann festgestellt, dass wir nicht aufgenommen haben. Und nochmal lösen? Nee, das machen wir nicht, Chris. Ja, also nochmal lösen habe ich wirklich keinen Bock. Aber es hat zum ersten Mal, ich rede ja nicht so gerne mit dir über diese Themen, aber zum ersten Mal hat es mir richtig Spaß gemacht und ich habe mich auch auf das Thema drauf eingelassen, weil ich mich immer oft geistig unterrepräsentiert bei diesen Themen fühle. Aber es hat mir zum ersten Mal Bock gemacht, mit dir über so ein Thema zu sprechen. Was soll denn das jetzt heißen? Ich bin ein absoluter Finanzguru. Nee, genau das meine ich, dass du dich da grundsätzlich immer politisch in so welchen Themen besser auskennst als ich. Und ich mich jetzt auch, ich höre ja nun den HR2 und so Podcast, ne? Dass ich mich da schon ein bisschen auskenne und mich auch ein bisschen wohler gefühlt habe in dieser Geschichte. Du wolltest ja auch immer, dass wir über WhatsApp über so welche Themen und so sprechen, aber ich mich da immer nicht ganz so komfortabel fühle. Und dieses Mal hat es mir wirklich Spaß gemacht und dann hast du tatsächlich diese Ausgabe nicht aufgenommen. Ja, es ist aber auch so, muss man fast schon sagen, dass es bei Non-PG eh um Wrestling gehen soll. Und nichtsdestotrotz habe ich kein Problem damit, wenn wir mal diesen Ausflug nach Griechenland wagen irgendwann wieder. Ins schöne Griechenland. Sehr schöne Griechenland. Ich habe ja einen guten Freund, der da Hotelier ist und mich immer wieder nach Griechenland auch einlädt in sein Hotel. Aber bislang, es ist zu weit weg vom Meer und ja, weiß auch nicht. Also wenn ich in Urlaub gehe, dann muss es schon direkt am Wasser. Dann ist er ein richtig guter Hotelier, wenn er ganz weit weg vom Meer ist. Ja, es kommt halt drauf an, auf was du dich da spezifizierst, sage ich jetzt mal. Also es ist nicht jetzt, du kennst ja Griechenland, wa? Ja. Es ist jetzt nicht so, dass das Hotel, keine Ahnung, im Landesinneren steht, aber es ist eher so für so Wanderer und sowas ausgelegt, glaube ich. Oder für so Vögel, die halt gerne am Pool abhängen und so. Das ist ja auch geben. Ich bin nicht so ein Typ. Du? Ich bin überhaupt nicht so ein Typ. Hasse ich. Ich hasse auch so welche Menschen. Ich hasse alle Menschen. Ja, da schließt sich der Kreis. So. Da habe ich Lilly vorhin auch klar gemacht. Das ist für mich immer, wenn wir auf irgendeine Hochzeit gehen, wo ich noch keinen kenne, dass die ersten Stunden, bevor ich betrunken bin, für mich extremst anstrengend und schwierig und kompliziert sind, weil ich eigentlich nicht so ein Typ bin, der so umgänglich so zu Fremden ist und so und sich da so anschmeißt und so und dann eigentlich nur gute Miene zum bösen Spiel macht, ihr zuliebe, weißt du, dann müssen wir dich in allen auf die Fresse hauen. Soweit will ich bei mir nicht gehen. Ich ziehe halt einfach die ganze Zeit nur eine Fresse. Und dann hat man eigentlich relativ Ruhe da auf solchen Partys. Was meinst du, was ich für eine scheiß Fresse gezogen habe, als wir da dieses verschissene Rathaus-Scheißding gefegt haben? Ja. Du eine Scheiße, du. Du musst ja nicht hingehen. Natürlich muss ich da hingehen. Okay, warum? Für das Mädchen, weil die immer rumjammert, hier kommt noch mit, Scheiße. Ja, aber wenn du es dann machst, selber schuld. Ja, natürlich bin danach ich darfst du dich nicht beschweren. Wirklich, das ist Liebe, das kennst du nicht. Das kenne ich sehr wohl, aber zur Liebe gehört halt auch, seinen Partner zu unterjochen und ab und zu mal in die Fresse zu hauen, wenn einem was nicht passt. Ja gut, ich bin halt noch am Anfang meiner Beziehung, das kommt alles noch. Ja, ich sag mal so, umso früher man damit anfängt, umso leichter ist die Eingewöhnungsphase. Ist wie bei einem Welpen, die musst du auch in den ersten 6 Monaten tierisch in die Fresse hauen, dann spurt er auch. Denkt man so. Es ist so. Ja, muss er halt rechtzeitig abstoßen, wenn er dann irgendwann mal so ein ausgewachsener Rottweiler ist. Könnte es sein, dass dir das nochmal auf den Kopf fällt, die Taktik, aber... Aber ich glaube, ein ausgewachsener Rottweiler wird die nicht mehr. Nee, stimmt. Die wiegt ja nur 22 Kilo oder so. Ja, genau. Das stimmt. Wir haben vorhin angeregt, auch noch in der verschollenen Aufnahme... Und wenn sie dann ein ausgewachsener Rottweiler wird, dann stoße ich sie schon von alleine ab. So, dieser Spruch, der leitet hier unser neues Segment ein... Nämlich, das nennt sich Soundeffekt. Jedes Mal, wenn der Chris einen super Spruch bringt, gibt's ein Horn. Chris, sag doch mal einen deiner Witze, die du mir heute vorgesprochen hast. Los, hau raus. Nein. Los, einen. Warte, welchen nehme ich denn da mal? Ja, es waren alle so gut, das kannst du eigentlich jeden nehmen. Ich bin ein bisschen nervös. Ja, ich weiß, aber jetzt hauen raus. Los, das Horn wartet schon. Schönen guten Tag. Bin ich hier richtig bei den anonymen Hellsehern? Ja, sehr wohl. Wir haben sie schon erwartet. Was, noch ein? Es läuft so gut. Nein. Einen noch, komm. Nein, die Hilfe für die nächsten Wochen auf. Komm, nee, den mit dem Narzissten, der war auch nein. echt voll lustig. Nein, den mach ich nicht. Oh, ist den mit dem Narzissten los. Nein. Jetzt, Matt, da musste ich wirklich lachen. So ein Quatsch. Sag doch mal. Spielen doch ab von meinem Tonband. Nee, habe ich jetzt hier nicht da. Los. Schönen guten Tag, bin ich hier richtig bei den anonymen Narzissten? Ja, ja, genau. Schönen guten Tag. Mein Name ist Christopher und Sie freuen sich, oh, jetzt habe ich ihn auch noch abgefangen. Einfach weitermachen. Schneide ich nachher. Sich, mich zu sehen. Der schneidest du natürlich. Du musst gerade selbst schmunzeln, weil er so brillant ist, der Gag. Mach mal es vorne jetzt. Ist so wichtig, der Gag, dass wir den mit in der Sendung haben. Das unterstreicht einfach auch nochmal unsere Ambitionen, Nummer 1 bei iTunes zu werden. Ja. Dauerhaft, selbstverständlich. Findest du nicht auch, dass Charlotte einen ultra kleinen Arsch hat? Ja, die hat halt so eine typische Turnerfigur, würde ich sagen. Eine Turnerfigur hat die. Die war da früher ihr Aerobic-Maus. Ja, ja, oder ja, so. Ja. So sieht die halt, so sehen die halt aus, ja. Kann ich nicht gut heißen. Nee, kann man auch nicht gut heißen, aber dazu kommen wir später. Wo waren wir denn? Wir hatten doch vorhin so eine tolle Diskussion, als wir plötzlich dann merkten, Mensch, nimmt ja gar nicht auf. Um was ging es da nochmal? Ach so, genau, das war dein festgestellter Wandel der WWE. Das trage nochmal bitte vor. Das fand ich hochinteressant. Chris hat festgestellt, dass die WWE jetzt die Reißleine zieht und endlich kapiert hat, was man ändern muss. Chris, kannst du das nochmal in deinen eigenen Worten zusammenfassen? Das habe ich natürlich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, die WWE merkt selbst, dass vielleicht das aktuelle Produkt nicht das allerbeste ist, was sie jemals abgeliefert haben. Da muss ich kurz das Horn einspielen. Das war wieder ein guter Gag. Weiter? Vielleicht können sie auch einfach nur irgendwelche Internetseiten ansurfen, die dann die Ratings präsentieren und ein 2-5-2er-Rating. Das zweitschlechteste in diesem Jahr, glaube ich, ne? Das zweitschlechteste in den letzten 17 Jahren. Ja, beinhaltet aber auch dieses Jahr. Das ist, wenn man es richtig rechnet, ja. So. Und ich glaube, langsam merken sie, ach du Scheiße, vielleicht sollte man ein paar Stellschräubchen an diesem Produkt ändern. So, da habe ich zum einen mal diese Divas-Division-Kacke. Da kommen wir mit Sicherheit später auch nochmal zu. Wir können ja deine Punkte nach und nach abarbeiten. Wenn du aber die vergesse ich doch alle. Dann schreib dir, du hast doch gesagt, du hast dir Notizen gemacht. Ja, habe ich ja auch, aber nicht jetzt über so eine Frage. Okay, dann hau mal raus, dann mache ich mir Notizen, dann besprechen wir das danach an. So, also Divas-Division. Diese Divas-Division-Scheiße da. Fand ich super, muss ich schon mal vorwegnehmen. Mhm. Dann diese ganzen hochklassigen Matches mit und um Cena rum. Ja. Und dann diese, für mich, ich weiß nicht, ob das so geplant ist von der WWE, dieses verfrühte Comeback von Brock Lesnar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in das Jahr 2015 reingegangen sind und gesagt haben, ha, Mensch, den bringen wir zurück. Also nach WrestleMania halt, ne? Natürlich bringen sie ihn zu WrestleMania. Und ich glaube nicht, dass sie nach WrestleMania gesagt haben, Mensch, zurück kommt der dann aber erst beim Blockbuster Pay-Per-View Battleground. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin der Meinung, da haben sie noch ein großes Match zwischen Dean Ambrose und Seth Rollins geplant. Dean Ambrose ist ja jetzt komplett weg. Der ist ja völlig abgemeldet, nachdem sie ihn versucht haben, im Main Event zu platzieren. Brock Lesnar war für mich für den SummerSlam geplant. Da lasse ich mir auch nicht ausreden, da die Nummer. Und das sind die drei Faktoren, an denen ich zu erkennen, dass die WWE schon versucht, jetzt kurzfristig was zu ändern an dem Produkt. Findest du denn, dass es klappt? Also, dass sie da was versuchen zu ändern, da gebe ich dir recht. Findest du denn, dass es von Erfolg gekrönt ist? Das, ob es von Erfolg gekrönt ist, jetzt bei mir oder beim nur bei dir, das ist alles mal scheißegal. Ratings und so ist erstmal für mich persönlich völlig Latte. Ich habe gerade eben eine MMA-Radio-Ausgabe gemacht und habe erzählt, dass die 189 Prelims von irgendwie 800.000 Leuten geguckt wurden. Das ist doch aber gut. Das ist nicht viel, ja, im Vergleich zur WWE. Nee, aber juckt mich halt überhaupt nicht. Weil, wenn ich's geil aber was finde, heißt im Vergleich zu WWE, im Vergleich zu NFL, im Vergleich zu sonst irgendwas, ist doch scheißegal. Aber nee, für die UFC ist das 800.000 doch für die Prelims gut. Ja, es ist okay. Es ist jetzt nicht gut, aber es ist okay. Nee? Nee. Also bei Silva gegen Diaz hatten sie 1,6 Millionen oder so. Also ja, kannst du vielleicht mal nicht den allergrößten Pay-Per-View der letzten Jahre nehmen? Es war nicht der allergrößte Pay-Per-View der letzten Jahre, noch nicht mal der größte dieses Jahres. Also, von daher kann man das schon, ich vergleiche das deshalb, weil WWE und die UFC schon, auch wenn sie es beide nicht zugeben wollen, zwei konkurrierende Produkte sind, die richtig eine ähnliche Zielgruppe haben. Richtig. Deswegen vergleiche ich das halt. Und da ist es halt so, mir ist es erstmal per se egal, wie viele Leute Raw gucken. Wenn das Produkt gut ist, ist es gut. Der WWE kann es ja per se auch scheißegal sein, bis es dann zu den Verhandlungen mit dem USA Network kommt. Dann wird es wieder was anderes. Ja, aber eigentlich korreliert das ja. Also wenn das Produkt gut ist, dann musst du dir darüber keine Sorgen machen, dass Leute nicht absolut richtig, absolut richtig. Aber zurück zu der Frage. Also genau. Findest du denn, dass das Früchte trägt, diese Veränderungen? Seit diesem Montag, ja. Und da sind wir wahrscheinlich schon bei der Divas Division. Nicht nur. Okay, aber lass uns damit mal anfangen. Du fandst das gut, hast du jetzt gerade gesagt. Fandst du das ganze Segment, so wie das ablief, fandst du gut? Oh. Was ist jetzt los? So wie das ablief? Nee, fand ich nicht. Zum Beispiel, als da Naomi kam mit Tamina und dann Stephanie. Ach, ich habe ja hier noch Sasha Banks. Das fand ich komplett bescheuert, muss ich wirklich sagen. Also sowas Doofes. Okay, ich fange noch, Ich fange noch früher an. Ja. Ich finde es schon doof, dass überhaupt Stephanie da rausgekommen ist. Nö. Ja, doch. Finde ich deswegen blöde, weil Stephanie mit ihrem ganzen Auftreten erstmal ihre eigene Divas Division schön in Arsch getreten hat. Die kam da raus. Oh nein, nicht sagen. Warte, die kommt da raus. Das ist halt der allererste Punkt. Die kommt raus und sagt zu ihrem Champion oder zu ihrer Championess, wie es die WWE ja benennt, dass sie ja mal schön die Fresse halten kann, denn Stephanie McMahon ist hier das Oberschick, das diese Division unterjocht, mehr oder weniger. Und da fängt es halt für mich schon an. Normal musst du in dem Moment als Nikki Bella sagen, ich bin dein Champion. Und wenn und hier passiert das, was ich sage, sonst lege ich meinen Titel ab und gehe in eine andere Organisation oder sonst irgendwas. Also der Stellenwert der Divas Championess wird da für mich schon ad absurdum geführt. Genau, der Stellenwert von Nikki in dem Fall wird ad absurdum geführt, der kompletten Division. Ja, das kommt noch dazu, weil Stephanie McMahon sagt, es gibt hier niemanden mehr, gegen den du antreten kannst. Und warum wird die komplette Division denunziert? Weil die WWE verdammte Scheiß-Narzissten sind. Diesen ganzen Bullshit mit einer halbverletzten Nikki Bella darum zu irren oder den Titel mal meinetwegen Naomi zu geben, immer noch besser, machen sie doch nur wegen diesem AJ Lee-Rekordscheiß. Also ich glaube, erstens wollen sie Nikki Bella pushen und in so eine Rolle stecken, wie John Cena sie innehat. Das hat ja Nikki Bella, glaube ich, auch bei Divas, wie heißt das, Total Divas und so gesagt. Jedenfalls das, was ich gelesen habe, dass sie da jetzt die Divas Division wieder belebt habe und dass es wieder ein Hingucker sei und sie sei der größte Champion und so. Aber prinzipiell geht's mir darum. Du kannst ja so einen Angle bringen, dass du irgendwie Leute in die WWE einschleust, da so als Invader oder so, weißt du, also das halt einfach, das kannst ja alles, was ist da los? Okay, Eskalation vor Parlament in Athen, Christian, weißt du doch? Demonstranten bewerfen genau, Polizisten. Genau, Rico, so heiße ich. Mit Molotow-Cocktails. Ich lache jetzt wegen dem Rico. Find ich schön. Das habe ich mir gedacht. Finde ich schön. Aber zurück zu Divas Division. Also, wie die da rauskommt, wie so eine Glucke, ja, wie so eine Oberhenne und erstmal sich hinstellt und wirklich sagt, also Paige und die ganzen Weiber, die haben es hier überhaupt nicht drauf und Nikki, du hältst mal die Fresse, denn jetzt spreche ich und jetzt teile ich hier mal die Divas Division ein und also, als das los, natürlich wusste ich, was passieren wird und so, es war ja auch kein Geheimnis mehr, aber da habe ich mir schon gedacht, so kannst du das so nicht bringen, da ging's schon los. Und dann finde ich's schwierig, wenn du die Weiber da einfach so hochrufst und sagst so, das ist die, das ist jetzt das Team, die gehören jetzt da zusammen. Da habe ich mir so gedacht, das wirkt halt irgendwie, ich weiß auch nicht, das wirkt halt einfach für mich nicht so, als ob da jetzt große zukünftige Wrestlerinnen ins Rampenlicht treten, sondern es wirkt halt so, ja, es sind halt die auch in der Divas Division und deswegen wird aber die Divas Division nicht besser. Das ist richtig, das wirkt absolut so, aber jetzt lass uns doch erstmal abwarten, weil jetzt, ich glaube jetzt mit den Vieren, die jetzt am Start sind, alle vier können was, ohne Frage. Über die vier oder über die drei mache ich mir keine Sorgen, sind ja drei. Drei, stimmt. Über die mache ich mir keine Sorgen, dass die was können, das Problem sind auch nicht die drei, das Problem sind die anderen, mit denen die, oder gegen die dann arbeiten müssen, beziehungsweise, mit denen sie zusammenarbeiten müssen in Wrestling-Matches. Weil, stell dir doch mal so ein Match vor wie Tamina gegen, weiß ich nicht, Charlotte. Das ist halt trotzdem Dreck. Ja. Und du glaubst ja auch nicht, dass sie sich nur ansatzweise, das kann ich mir jedenfalls auf Dauer nicht vorstellen, die Mühe geben, wie bei NXT, irgendwie eine schöne Storyline zu kreieren, das Ganze als Co-Main-Event aufzuziehen und dann ein schönes 15-20-Minuten-Match beim SummerSlam oder bei Survivor Series. Aber glaubst du nicht auch, nichtsdestotrotz, dass die WWE jetzt die einmalige Chance hat, da mal einen Neustart zu machen? Dass sie auch selbst das jetzt mal langsam wahrnehmen müssen. Die Chance haben sie mit Sicherheit, einen Neustart zu machen. Aber ich finde, diesen Start haben sie halt schon so gründlich vermasselt, dass ich einfach schon sehr, sehr skeptisch bin, was dann noch in Zukunft kommen kann. Also ich fand halt einfach, von allen Möglichkeiten war das die eher suboptimalste. Ja. Es gab ja wohl auch die Überlegung, so einen klassischen Invaders-Angle zu machen, dass die wirklich so wie The Shield da reingelatscht kommen und alles zerstören und so. Also ich glaube, ich hätte es am besten gefunden, wenn man Alicia Fox von den Bellas ganz weggehalten hätte und irgendwann hätte Paige halt erstmal Becky Lynch oder so als ihre Partnerin präsentiert. Das hätte mir gereicht, weil aktuell passiert Folgendes aus meiner Sicht. Jeder, der nur einigermaßen bei NXT irgendwas gezeigt hat, wird gerade in die Hauptshows berufen. Also sie können doch alle was, alle drei. Nochmal, das ist nicht das Problem. Ich habe nicht das Problem damit, dass sie nichts können. Das Problem ist für mich, dass sie das vielleicht nicht mehr so zeigen können wie damals. Weißt du, das Ding war halt, bei NXT haben die wirklich auf solche Matches wie bei diesen NXT-Specials, wie hießen das letzte? Weiß ich, Revolution oder? Nee, das hieß nicht. Du weißt, was ich meine. Diese Specials halt, die da alle paar Monate mal stattfanden. Darauf haben sie hingearbeitet. Es gab eine Storyline, die Matches wurden im Performance Center immer wieder geübt und das hast du gesehen. Deswegen waren die Matches sehr, sehr, sehr, sehr gut und die Fans in der Halle waren auch total im Match mit drin und haben sich total identifizieren können mit der ganzen Geschichte. Aber ich glaube eben nicht, dass sie die Divas Division komplett so umkrempeln werden. Das geht schon, weißt du, das fällt für mich schon das schwer. Das geht zu natürlich so von den Strukturen auch nicht, denn jetzt haben sie keine Möglichkeit mehr, großartig im Performance Center was zu trainieren, denn sie müssen jetzt jeden Tag in einer anderen Stadt sein. Ja, fast jeden Tag, das stimmt, ja. Und das ist ein Problem aus meiner Sicht und wie gesagt, die Gegnerinnen sind ein zweites Problem. Jetzt hast du ja noch nicht mehr, dass du Charlotte gegen zum Beispiel Becky Lynch stellen kannst, weil die sind ja eigentlich aktuell in einem Team. Ich meine, Paige gegen Charlotte, das wäre bestimmt auch ein tolles Match, aber das sehen wir jetzt erstmal nicht. Es wäre vielleicht leichter gewesen, wenn Charlotte ist aber der prädestinierte Turner. Ja, das glaube ich auch, dass die, aber ach guck mal, jetzt mal ganz ehrlich, diese Divas Division Geschichte, das wird uns bei WrestleMania einen feuchten Scheiß interessieren, da bin ich mir sicher. Denn Paige und AJ Lee, das war auch ein gutes Match, das waren auch zwei gute Wrestlerinnen. Richtig. Aber trotzdem hat man mit der Storyline relativ wenig gemacht und trotzdem, die Matches wurden auch nicht so vom Publikum angenommen, weil sie halt über Jahre darauf hintrainiert wurden, dass die Divas Division einfach nur eine Tittenschau ist. Richtig. Im japanischen Wrestling ist es zum Beispiel so, dass sie das untersagt haben, ich weiß nicht, ob sie es immer noch tun, wahrscheinlich nicht, aber nee, definitiv nicht. Wenn man jetzt was von New Japan sieht, ist es definitiv nicht mehr so. Aber früher war es so, dass die keine bauchfreien Wrestling-Klamotten tragen durften. Ja, das mag sein, aber Moment, ich will was sagen. Weil die eben dann gesagt haben, die Leute sollen sich auf dein Wrestling konzentrieren, nicht auf deinen Körper. Jetzt, Moment, schon klar, heutzutage ist es völlig anders. Aber Lita und Trish haben doch bewiesen, dass auch geile Fotzen ficken können. Schön gesagt, wirklich. Aber der Punkt war trotzdem, dass es dazu eine gute Storyline gab und man sich Zeit genommen hat für die Mädels. Und das waren nicht die Divas. Allein der Ausdruck sagt ja schon alles. Ja. Es war damals noch der Women's-Titel oder Women's-Championship, wie auch immer man das nennen will. So wie bei NXT es ja auch nicht der Divas-Titel ist, sondern der NXT-Women's-Titel ist. Und da fängt's für mich halt schon an. Also die ganze Ausrichtung der Division ist halt nicht darauf ausgelegt, gutes Wrestling und gute Storylines zu bringen. Wobei, gute Storylines vielleicht noch am ehesten. Sondern ist darauf ausgerichtet, möglichst geile Weiber die ganze Zeit irgendwie rumtanzen zu lassen. Aber findest du nicht auch, dass so langsam der geile Weiber Status nicht mehr an eins steht, sondern auch ein Stück weit vielleicht das Charisma und das In-Ring können. Nikki Bella ist deine Championess, mehr sage ich nicht. Richtig, aber guck doch mal, was da drumherum läuft. Paige ist jetzt nicht unbedingt eine Diva. Nee, aber Paige zielt halt auf eine bestimmte Sorte Typ ab. Also, Was soll das heißen? Das heißt das, was es auch bei Boygroups heißt, dass du halt für jede Tussi den richtigen Typ dabei hast. Und so ist es halt bei den Diven auch. Für jeden Typen ist irgendeine Tussi dabei, die er geil findet. AJ war der Nerd. Paige war halt so mehr so diese Krufti-Richtung, sage ich jetzt mal. Dann hast du halt. Wenn du nochmal was Schlechtes über Paige sagst, dann war das erstmal unser letzter Podcast. Wieso denn was Schlechtes? Also ich, da werde ich mal ganz vorsichtig. Ich sag doch nichts Schlechtes über sie. Und was für ein Typ ist Tamina? Tamina ist vielleicht was für Lesben. Das kann gut sein. Ja, außerdem brauchst du ja auch immer so eine Karma, sage ich jetzt mal. Weißt du, so eine, ja, die alles wegsquashen könnte. Dann aber natürlich in der WWE nicht alles wegsquasht, weil du musst halt geil aussehen und schöne Titten haben, um in der WWE Champion zu werden. Da kannst du nicht einfach nur gefährlich sein und fies. Nee, da muss noch die Tittengröße stimmen. Also, findest du Sasha Banks hübsch? Ist es nicht mein Geschmack, sage ich mal so. Ja, also ich finde, die hat irgendwie ein komisches Gesicht. Die erinnert mich manchmal so ein bisschen an Kermit der Frosch. Aber ja, richtig. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Aber ich finde die irgendwie cool. Ich weiß auch nicht. Also ich finde die Rolle, die sie da verkörpert, das gefällt mir richtig gut. Finde ich auch gut. Und sie hat natürlich den Vorteil, dass sie da mit dem Designer da zusammen ist. Und dann so geiler. Die ist ja mit dem neuen WWE-Designer zusammen. Mit der Typ, der jetzt die neuen Kostüme und so schneidert. Aha. Und ich glaube, dass das dir hilft, gerade bei, kannst du dich noch daran erinnern, als sie den Vertrag mit Becky Lynch für das Special Match da unterzeichnet hat bei NXT, da hatte sie doch diesen Stempel zum Beispiel dabei, wo sie also nicht unterschreibt, sondern einfach ihren Stempel drauf macht, Boss und so. Meinst du das? So Sachen, die das sind so kleine Accessoires, die finde ich dann einfach geil und ich glaube, da profitiert sie so ein bisschen davon, dass sie halt so ein Designervogel da an der Seite hat. Und ja, aber die WWE, hoffentlich ist ja nicht so doof, dass sie merkt, mit so kleinen, feinen Sachen kann man eine große Wirkung erzielen. Warum? Er musste ja nicht unbedingt mit dem Designer schlafen. Ich sag dir, meine Befürchtung ist, dass wir allerspätestens 2016, aber ich sag gleich dazu, ich habe auch behauptet, Charlotte wird 2015 definitiv nicht im Main-Roster debütieren. Mhm. Hat sich dann relativ schnell erledigt. Aber ich befürchte, dass wir spätestens 2016 auf demselben Stand sind wie jetzt vor 3 Wochen. Also die Divas Division ist halt 8-Minuten-Match im besten Fall und das Publikum ist eher gelangweilt und ja, das ist meine Befürchtung. Was war das, Atlanta? Ja. War eine tolle Crowd, ne? War eine richtig tolle Crowd. Hat mir fast besser gefallen als letzte Woche in Chicago. Ich habe jetzt nichts, auf keinen Fall was Negatives festgestellt, aber ich jetzt auch nicht. Aber eigentlich habe ich es relativ aufmerksam geguckt sogar. Also zumindest ich habe es auch relativ aufmerksam geguckt und ich fand die Reaktion bei dem Divas-Segment, nenne ich es mal, sehr gut. Und ich fand das auch toll bei dem, war das Triple Threat Match oder Cena gegen Rusev dann, als sie alle dann gegen diese Absperrung gehauen haben und dann Tap Out gerufen haben. Ja, das war cool, das stimmt. Fand ich super. Hat Cena natürlich völlig ruiniert mit seinem Rumgehampel da die ganze Zeit im Hintergrund. Für mich ist er ein Method Actor. Der Typ ist so bescheuert, Alter. In solchen Segmenten, da hasse ich diesen Typ. Da würde ich ihm am liebsten irgendwie so einen scheiß Stuhl die ganze Zeit in die Fresse ballern, bis er aussieht wie Rory McDonald. Das ist ich bin mir 100% sicher, dass die Offiziellen ihm gesagt haben, Mensch, der Rusev, der kommt da gerade aus einem 30-Minuten-Match. Und der wird richtig im Arsch sein. Zeig du bitte, dass du fresh bist und fit bist. Hänsel da ein bisschen rum. Der ist da rumgetänzelt wie ein Eiermann. Das war das dümmste Segment, das ich in den letzten Monaten gesehen habe. 30 Jahren. Ja, wahrscheinlich 30 Jahren gesehen habe. Aber nochmal ganz kurz zurück zu Divas Division abschließend. Ja. Ich glaube halt, dass die Zuschauer deswegen so abgegangen sind, weil sie halt auch die NXT-Divas oder NXT-Frauen kennen. Hoffentlich. Und dazu muss man natürlich sagen, es war in Charlotte. In Atlanta und sag doch mal, Ric Flair ist ja aus der Gegend da. Houston, Texas ist der doch. Nee, Ric Flair kommt aus Charlotte. Kommt der aus North Carolina? Ja. Ich komme völlig durcheinander mit ihrem Namen, ja. Ah, die kommt aus aha. Guck mal an. Und das war jetzt in Atlanta, das ist ja gar nicht so weit entfernt voneinander. Da irgendwie, wieso, ich habe jetzt im Hinterkopf gehabt, dass die da. Ja, aber Georgia und North Carolina. Ja, ich habe gerade irgendwas, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie im Hinterkopf gehabt, dass die da so einen Heimvorteil hatte. Vielleicht, also du bist ja gar kein Weltenbummler wie ich. Absolut nicht, da macht man dir aber auch wirklich nichts vor. Du bist ein absoluter Weltenbummler. Bummler vor allem. Davon profitieren die natürlich, die Mädels, dass halt, Leute, die kennen und natürlich auch gewisse Erwartungen haben an Charlotte, an Becky Lynch, an Sasha Banks. Aber das ist das, was ich einfach befürchte. Ich glaube nicht, dass sich das übertragen lässt, was du bei NXT hast, auf die große Stephanie Shows. Hat natürlich auch gleich diesen diesen Walk gemacht, diesen Nature Boy Walk, und sie hat natürlich gleich mal gesagt, guck mal, das ist die Tochter hier von Ric Flair. Da wussten natürlich auch die komplett besenkten, wer das ist, ne? Ja, ja, das ist auch okay, das kannst du ja bringen so. Das finde ich ja auch gut, aber ich hätte zum Beispiel auch geil gefunden, wenn Nikki das Segment gebracht hätte und auf einmal kommt Ric Flair raus und lässt der Ric Flair eine Promo halten. Gut, es ist gefährlich, ich weiß, aber das, lässt du den halt sagen, du hast hier niemanden, aber ich habe, und dann präsentiert er seine Tochter, hätte ich auch geil gefunden. Genau. Also es gibt, aus meiner Sicht, hätte es bessere Möglichkeiten gegeben, um es natürlich endgültig zu bewerten, müssen wir abwarten, logisch. Aber prinzipiell hätte halt ich nichts... Bist du gespannt, wie es nächste Woche wird in der Geschichte? Nee, ich bin überhaupt nicht gespannt, weil ich finde es, das erste Segment fand ich belanglos und ich freue mich nicht, wie es weitergeht. Es interessiert mich einfach ehrlich gesagt gar nicht. Oh, schön, okay, mich interessiert es sehr. Ich freue mich, wenn ich die noch bei NXT sehen kann, aber was jetzt da bei Raw mit denen passiert, interessiert mich aktuell noch nicht. Warte mal kurz. Lilly? Ich trete jetzt hier aus dieser WhatsApp-Gruppe aus. Ja, das ist ja... Ich frage sie jetzt nur, ob das ein Afro gegen die alle wäre. Aber egal. Machen wir weiter. Kotzt mich das an hier, dieses Geschreibe. Na, Gott sei Dank haben wir das jetzt hier nochmal in die Sendung mit einbeziehen können. Als wichtiger Bestandteil, auch für die Zukunft, werden wir euch auch weiterhin immer auf den neuesten Stand halten, was Chris seine WhatsApp-Gruppen angeht. Chris, gibt es sonst noch WhatsApp-Gruppen, aus denen du austreten möchtest? Warte mal, ich trete jetzt mal aus der 4-12er-Gruppe aus. Okay. Ja, ansonsten war es das. Das waren die beiden Gruppen, die man meist auf den Sack gingen. Ein Update gibt es dann nächste Woche. Vor allen Dingen in der 4-12er-WhatsApp-Gruppe gibt es eigentlich nur einen, der ständig was schreibt. Um 3.30 Uhr, FFP ist tot. Zum Beispiel. Ja. Bis heute weiß ich nicht, was es ist. Financial Fair Play. Siehste. Ja. Alle 4-12er-Hörer wissen das, Ricky. Divas Division. Das hast du mich mit deiner WhatsApp-Gruppe wieder völlig durcheinander gebracht. Auf die Palme gebracht, fast schon. Naja, fast. Ja. Jetzt haben wir die Matches mit und um Cena. Das hast du auch noch als positiven Aspekt aufgeführt, Deine, oder nicht deine, sondern die Matches. Weißt du auch warum? Weil ich jetzt Meinung bin, dass die WWE auch weiß, großartig schlechter dürfen wir jetzt nicht mehr werden. Auch dieses Neville-Ding fand ich nicht schlecht. Was? Dass Ambrose nicht jetzt das am Montag, sondern gegen Cena. Ach so, okay, Gott sei Dank, ja. Das fand ich nicht schlecht, dass den Ambrose-Match gegen Cena fand ich nicht schlecht, jetzt die beiden Matches mit Cesaro und so fand ich alles wirklich, das fand ich jetzt sogar fantastisch, ist ja ganz klar, aber ich glaube, dass die WWE jetzt am nächsten Montag, und sollte er den Titel verteidigen, dann auch die Wochen darauf, was ich glaube schon, er verliert den Titel, so dieses Niveau halten will von diesen Championship-Matches da bei Raw. Per se finde ich das ja gut, aber du hast halt immer wieder das Problem, dass man jetzt die letzten Wochen sowieso schon diskutiert haben, du weißt eigentlich, keiner besiegt Cena. Richtig. Erstens das. Und das Nächste ist... Nichtsdestotrotz ist doch das Match an sich gut. Immer ja, gut. Ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, dieses Match jetzt ging mir schon irgendwie ein bisschen auf die Nüsse. Es ging mir zu lang. Das Triple Threat Match? Ja, es ging mir zu lang. Ich fand die Story dahinter irgendwie so bescheuert, dass man... Mhm. Also, weißt du, die Logik, dass Cena als Überface gegen jemanden antreten darf, der ein 30-Minuten-Match in den Knochen hat. Ja. Das erschließt sich mir nicht so richtig. Und ich bin jetzt mal ehrlich, mich langweilt Cesaro einfach auch. Das ist absolut zwar, der macht zwar so ein paar geile Moves und so, ja, aber irgendwie, der klickt bei mir nicht. Er klickt bei mir nicht. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, die haben halt festgestellt, ja, der hat das erste Super-Match gegen Cena da gewirkt. Das fanden wir alle klasse. Das zweite fand, gar keine Frage, die Matches, auch das war gut. Das meine ich gar nicht. Aber das wirkt auf mich irgendwie nicht so wie, das fesselt mich nicht, weißt du? Also das ist, und das liegt nicht darin, dass es darum um nichts geht. Wenn ich zum Beispiel manchmal bei Ring of Honor ein Match sehe oder bei Lucha Underground, finde ich die trotzdem geil, auch wenn sie länger sind. Irgendwas haben die, was mich dann mehr fesselt. Aber ich kann es nur so sagen, irgendwas langweilt mich an diesem Cesaro. Der ganze Typ ist mega langweilig. Das ist ja gar keine Frage. Der ist stinkend langweilig. Der kann nicht reden. Ich finde das schon eine Frage. Der hat... Ich finde das schon merkwürdig, dass ich den so langweilig finde. Der hat nichts. Der hat dieses gewisse Etwas. Hat er nicht. Wird er auch nie haben. Aber er kann... Warte mal. Geht es dir nicht so, dass du den... Manchmal, wenn du den so bei irgendwelchen Backstage-Segmenten siehst... Also nicht diese typischen... Raw-Backstage-Segmente, sondern keine Ahnung, bei so YouTube-Videos, wenn er da mal irgendwie einen Spruch bringt oder so. Guck ich nicht. Ja, hast du aber bestimmt schon mal. Also früher hat man das, also ich guck's auch nicht regelmäßig, aber ab und zu siehst es halt. Früher gab's doch auch mal dieses Raw-Fallout, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber da hat man ihn dann auch ab und zu gesehen. Und da finde ich ihn eigentlich immer ganz unterhaltsam und da stört er mich eigentlich nicht, aber sobald der da bei Raw auftaucht, finde ich es langweilig. Alles, was mit Cesaro passiert oder geschieht, klicke ich nicht an bei YouTube oder so. Und nochmal explizit, nicht die Matches finde ich scheiße, aber den Typen einfach, den finde ich langweilig. Der Typ wirkt völlig nervös und unkomfortabel in seiner Rolle da als großer, scheinender Superstar, das geht überhaupt nicht. Aber seine Matches sind der Wahnsinn. Also jetzt auch wieder, das fand ich schon wirklich überragend. Und Owens, muss ich ganz ehrlich sagen, der hat für mich extrem in den letzten 2 Wochen abgebaut. Hat jetzt wieder für mich ein bisschen gewonnen. Okay, also ich, heute hatte ich zum ersten Mal alles erzählt. Ich habe diesmal zum ersten Mal das Gefühl gehabt, so ein bisschen so, ja, habe ich gesehen, danke, kann weitergehen. Also, ja, es war halt für mich einfach nicht mehr so dieses, hier kommt was Neues, hier kommt was anderes. Ich finde das ja brillant, was der so alles erzählt, ne? Im Ring. Das finde ich so geil, was der darum beleidigt und so und für Jokes ab und zu macht. Das fand ich auch bei dem Beast in the East Ding super gegen Finn Balor. Ja. Das finde ich so gut. Ja, aber ich weiß nicht, an was das liegt, weil bei NXT oder so freue ich mich immer noch, wenn Kevin Owens auftaucht. Also es liegt nicht am Typ Kevin Owens, dass ich sage, der gefällt mir irgendwie nicht. Es ist diese Monday Night Raw Umgebung oder weil das alles so extrem erzwungen wirkt. Also weißt du, das nichts wirkt einfach so das, was passiert, sondern schon jetzt bei diesem Triple Threat Match, da habe ich einfach das Gefühl, dass man seitens der WWE mir jetzt klar machen will, hier, Cesaro ist gerade der absolut heiße Scheiß mit seinen geilen Matches. Das ist das Match, was du jetzt abfeiern musst. Das Match bitte super gut finden. Das machen wir auch extra lang für euch dumme Nerds und das hast du danach mit am besten 4,5 Sternen zu bewerten, denn die machen da crazy shit wie ein Double German Suplex und lauter so ein Zeug. Das ist irre. Find das jetzt gut. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo ich dann immer so denke, nee, lass doch, weißt du, also das ist mir zu sehr aufs Auge gedrückt. Irgendwie. Ja. Ich kann es nur so sagen und gleichzeitig. Man kann das natürlich so sehen, wie du es siehst, mit dem zu sehr aufs Auge gedrückt. Das ist es auch hundertprozentig. Ich lasse es mir im Moment gerne aufs Auge drücken. Ja, also ich saß wirklich bei jedem Segment da und dachte mir, oh Mann, wann ist es vorbei? Ich fand diese Raw-Ausgabe, die war jetzt nicht qualitativ wahnsinnig schlecht. Aber die hat mich so genervt und einfach gelangweilt. Also ich habe mich auf nichts gefreut. Ich habe, egal was da auch mit dem Contract Signing und so mit Brock Lesnar und Seth Rollins, nee, ich habe mich auf nichts gefreut. Mir geht das auch so auf den Sack mit Seth Rollins und Kane, diese ganze Nummer. Das ist die längste Storyline der Welt mit dem langweiligsten Wrestler der Welt. Das ist so unerträglich und ich hoffe, dass wir den jetzt 20 Jahre nicht mehr sehen müssen, den Vogel. Also das ist, ich ertrage Kane nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Und vielleicht ist das auch noch so ein Punkt, weißt du, wenn du dann immer schon weißt, okay, weißt du, dein Main Event war diesmal wieder Stardust gegen Neville. Das ist schon mal, wo ich so denke, okay, ja, ist klar, Mensch, ist ja eine Bombenshow. Und dann gucke ich auf die Uhr und sehe, es sind noch 21 Minuten übrig für ein Contract Signing mit Kane. Ach, na komm. Was, komm? Es war Lesnar dabei. Ja, aber nichts, aber auch gar nichts kann Kane aufwiegen. Kane ist einfach so langweilig. Ja. Ich sag dir eins, wenn sie Kane ins Weltall schicken würden, ja, würde selbst ein schwarzes Loch würde da verschwinden. Also das ist einfach vor Langeweile wird sich's auflösen. Das ist, weiß nicht, warum sie den ins Weltall schicken sollten, aber wie komme ich denn aufs Weltall? Keine Ahnung. Weiß nicht, wegen dieser Pluto-Geschichte. Vielleicht. Ja, ich hänge ja nur die ganze Zeit hier bei der Teleskop. NSDAP. Übrigens, hast du das mitbekommen? NSDAP? Ja. AfD will sich doch umbenennen. Dem Lucke seine Partei will jetzt der Lucke neue. Ist ja, weg. Ja, der ist weg, aber will eine neue Partei gründen, die sich dann neue irgendwie, also auf jeden Fall, wenn man das abkürzt, kommt NSDAP dabei raus. Das ist aber unglücklich. Das kann man so sagen, weil ich muss noch mal gucken, wie sollen die jetzt heißen? Das ist eine Information, die darf man eigentlich nicht außen vor lassen. Neustart der AfD-Parteimitglieder. So soll die Partei heißen. Und wenn du das dann abkürzt, ist das NSDAP. Super, der Typ. Der Lücke. Aber da kann ich mir nur vorstellen, dass das ein Zufall war. Kann nur ein Zufall sein eigentlich. Ja, aber nochmal zurück zu dieser Geschichte, dass man mit Cena einfach ein bisschen... Das per se finde ich ja eigentlich gut. Ja. Aber dennoch muss ich sagen, hat der Cena in seiner Darstellung als neuer United oder als nicht Mensch. Mehr neuer als United States Champion ein Problem. Das sind dann solche Phasen wie bei dem Match, als er Kommentator ist und einfach in seinen Robotermodus verfällt. Und weißt du, diese Sprüche, die man von ihm halt kennt, und dann sieht er, okay, das Match ist gleich zu Ende, steht auf und hampelt da im Hintergrund rum, das ist unerträglich für mich. Sowas, ja, ich freue mich, und ich sag's ehrlich, auch gar nicht so sehr auf das Kevin Owens Match jetzt am Sonntag. Okay, ich bin, freuen ist, glaube ich, ein bisschen viel, aber Battleground wird, glaube ich, schön. Ich freue mich, oder ich bin nur gespannt auf das Ende beim Main Event. Darauf freue ich mich. Ja, warum kann man das nicht so sagen, wenn man das Gefühl hat? So, darauf freue ich mich. Weil es dir unangenehm ist. Ein bisschen ja, weil ich dieses Produkt immer wieder, also es gibt immer so Phasen, wo ich denke, oh, jetzt kriegen sie die Kurve. Und dann merke ich, nee, wieder nicht. Und wenn man das jetzt so auf so einem Diagramm sehen würde, würde das immer weiter nach unten gehen mit so, weißt du, wie halt so ein Börsenkurs, der langsam runterfällt, aber immer mal wieder sich kurz aufbäumt. Und, genau. Und das ärgert mich irgendwie so, weil man prinzipiell ja erkennt, dass so viel Potenzial da ist, aber das endgültige Produkt, das wirkt einfach... Ich überlege gerade eine Analogie, die das am besten klar macht oder so. Ich meine, vielleicht die, wenn du ja Koch bist, dann passt das vielleicht. Okay. Ich meine, du kannst die geilsten Zutaten haben, aber wenn du halt nicht kochen kannst, schmeckt es halt trotzdem nicht. Richtig, richtig. Und so kommt mir das halt vor. Es ist einfach, und dann kommt noch eine Analogie oder noch ein Sprichwort eher gesagt, zu viele Köche verderben den Brei. Vielleicht ist es auch das, dass dann zu viele damit rummehren und ihre Meinung sagen. Ich kann es nicht einschätzen. Ich weiß natürlich nicht, wie da die Backstage-Politik ist, ob da zu viele Leute mit ihre Meinung irgendwie durchsetzen wollen. Triple H, Vince McMahon, Stephanie, Kevin Dunn, jeder will da irgendwie was zu so einer Storyline beitragen und dann kommt halt sowas Halblebiges dabei raus. Ja. Aber ich kann dir nur so sagen, ich war sehr, sehr euphorisiert, als Kevin Owens debütiert ist. Und die ersten Wochen fand ich auch toll. Und so ein klein wenig hat bei mir hat es bei mir irgendwie umgeschlagen nach dem Beast in the East Pay-Per-View oder ja, Special Warum Event. Das denn? Ich glaube, weil das die dritte Niederlage von Kevin Owens war und ich mich selber daran erinnern musste, was ich in einer Ausgabe kurz davor gesagt habe, dass das auf Dauer nicht gut gehen wird mit Kevin Owens, weil er halt einfach nicht die Figur hat, die ein Vince McMahon haben möchte. Meinst du, es geht schon los? Ich kann's dir nicht sagen, aber ich denke mir halt immer so, wenn das dein zukünftiger Topstar werden sollte, ja, hat man ja so ein paar Mal gehört, ich habe jetzt auch gelesen, der soll angeblich ein Match gegen Undertaker bekommen bei WrestleMania und so, da muss ich immer mit den Augen rollen, weil, also was da bei Wrestling Corner immer wieder steht, also widersprechen sich im Endeffekt im zweiten Artikel dann schon wieder selber und so Geschichten, aber egal. Schön sind doch immer Überschriften mit Fragezeichen. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Wie jetzt zum Beispiel, als es wieder hieß, dass eigentlich ein Match zwischen Dean Ambrose, laut Dave Meltzer, sei ein Match zwischen Dean Ambrose und Kane geplant gewesen. Dauert nicht mehr lange, dann werden wir zitiert. Pass auf, Dave Meltzer hat bei Wrestling Observer Radio gesagt, dass er davon ausgeht, dass man mit Kane oder mit Dean Ambrose irgendwie so ein Kane-Match gebracht hätte. So. Ja. Und jetzt ist er gar, also das ist seine, also, weißt du, das ist halt einfach nur spekuliert und fertig. Und es ist, ja, egal. Altes Thema. Hast du den neuen FIFA-Trailer gesehen? Nee. Ich hab keine Zeit, ey. Es kommt da jeden Tag 6 Stunden irgendwie ein neues UFC-Event. Es ist unfassbar, wie viel. Übrigens, gestern hatte ich endlich mal Zeit, gab es kein neues UFC-Event. Habe mir UFC 7,5 angeguckt. 7,5? Es gibt 7,5, ja. Das ist unglaublich. Ich habe echt selber so gedacht, das gibt's doch gar nicht. Du kannst ja jetzt nicht UFC gucken, aber ich wollte es sehen. Habe ich mir angeguckt. Und heute Nacht. Wieso denn 1,5? Bin ich auch nicht durchgestiegen. Gesundheit. Also irgendwie war das so eine. Es hieß Ultimate. Und da waren dann, glaube ich, nur Leute dabei, die entweder schon Ultimate Fighter gewonnen haben. Nicht Ultimate Fighter. Gab's da schon? Nee, nicht Ultimate Fighter. UFC, also so ein Turnier gewonnen haben. Am Anfang waren es ja nur so Turniere. Entweder haben die so ein Turnier gewonnen oder waren halt überhaupt schon mal dabei. Und es waren halt keine neuen Kämpfer mit dabei, sondern nur so, in Anführungsstrichen, alte Haudegen und sehr beeindruckende Kämpfer. Also die einfach von der Figur her beeindruckend waren. Da ist zum Beispiel der Polar Bear oder so, irgendwie so ein Vogel dabei, der ist 6'8" groß und wiegt 300 Pfund. Das ist halt beeindruckend, so jemanden zu sehen. Wahrscheinlich hatten sie da noch keine Fight Nights und so und wollten einfach mal ein Zwischenevent bringen, ne? Da hatten sie definitiv noch keine Fight Nights. Nee, ich weiß nicht, wie das zustande kam. Vielleicht haben sie sich auch verzählt und hat irgendeiner gesagt, mach mal halt 7,5. Weißt du, guck, du weißt ja, wie das ist. Da gibt's dann immer so kreative Leute, die auf solche Ideen kommen. Nee, also. Übrigens, ich halte von der Ultimate Fighter Geschichte überhaupt nichts mit Conor McGregor. Der ist dann zu viel, der ist dann zu präsent. Ja, das habe ich ja auch in der MMA Radio Ausgabe gesagt und ich glaube, dass das auch Der ist mir, ich habe das Gefühl, wenn ich dann schon diese Embedded-Geschichten gucke und drumherum um einen Pay-Per-View, in dem er involviert ist oder was weiß ich, irgendein Event. Das reicht. Das reicht dann am Peak. Spätestens nach der Post-Fight-Press-Conference ist es mir dann schon zu viel. Ja, dann reicht's. Dann muss er nur mal eine Weile verschwinden. Dennoch, genau, dann muss er weg. Ist das ein gutes Thema, Conor McGregor. So ein Typ würde der WWE, oder fehlt der WWE, muss man eigentlich sagen. Ja. Nee, jetzt einfach ein Typ, der... Ja, der so eigen ist und so frischen Wind in die ganze Geschichte reinbringt. Ja. Sowas fehlt der WWE. Das Problem ist allerdings, dass du so einen Typen nie wieder sehen wirst in der WWE, weil du musst ja erstmal zu NXT und wirst dann erstmal zurechtgestutzt. Genau. Und es selbst so ein Kevin Owens, den merkst du, du hast es ja von Anfang an gesagt oder relativ schnell gesagt, den merkst du mittlerweile voll dieses Corporate-Ding an. Absolut. Also das ist absolut. Es ist merkwürdig und ich glaube, wenn innerhalb dieses Corporate-Wischi-Waschi gefällt er mir aber noch mit am besten, das muss ich aber immer noch sagen. Ist richtig, aber ich denke mir halt immer, du merkst ja bei ihm, wie gut er ist, indem er einfach nur improvisiert. Das merkst du, wenn er sich mal versprochen hat oder bei NXT sind sie da, glaube ich, auch noch ein bisschen großzügiger. Bei Itami war es ja großartig, oder? Das war phänomenal, klar. Aber du merkst, dem Typen kannst du ein Mikrofon in die Hand geben und lass ihn einfach machen. Und das... funktioniert ja nicht bei der WWE. Dir wird halt vorgeschrieben, was du sagst. Und selbst wenn du die Möglichkeit hast, mal frei zu reden, dann gibt's ja diesen Kommentatorenkatalog, von dem wir letzte Woche gesprochen haben, wo dir im Endeffekt alles verboten wird und du musst dann doch wieder das so sagen, wie die es wollen. Was ich dich schon länger mal fragen wollte, was wollte Hideo Itami? 35 Zentimeter. warte! 35, jetzt! Oh! Falsche Musik! Mist! Jetzt kam dein Entrance? Nee, es kam die Happy-Theme-Musik. Mein Entrance kommt jetzt. Du kannst über meinen Entrance die Frage stellen. Als Kevin Owens sich bei dieser NXT-Ausgabe versprochen hat, was wollte Hideo Itami da machen? Kevin Owens? No. I mean Kevin Owens. Kannst du dich daran noch erinnern? Nein. Dass er seinen Namen nochmal anders gesagt hat, aber dann dennoch gleich? Ich habe das nicht verstanden. Ich weiß das nicht mehr. Aber du stimmst dir mit Sicherheit zu, dass Kevin Owens einfach mit einem Mikrofon in der Hand uns wahrscheinlich 3 Stunden lang unterhalten könnte. Ich denke auch, ja. So, und ja, siehst du halt bei Raw, es ist halt so ein... Ja, ich will das auch nicht alles schlecht reden, aber vielleicht ist es auch wirklich dieses... Und jetzt drehen wir uns im Kreis, ich weiß, und das quatschen wir jetzt schon seit 1,5 Jahren, es wird sich eh nicht ändern, aber es ist, glaube ich, unterm Strich immer wieder darauf zurückzuführen, dass 3 Stunden zu lang sind und dass ich einfach dann nach 2 Stunden nicht ein 1/2-Stunden-Match zwischen Cesaro und Rusev ertrage, auch wenn Kevin Owens davor dabei war, und weiß, dass dann auch noch John Cena auf mich lauert, sage ich absichtlich so, vielleicht ist es das auch. Und ich will Fan der WWE sein eigentlich, weißt du, Ich freue mich jeden Donnerstag auf Lucha Underground. Ich freue mich zum Teil auf NXT, wobei ich ehrlich sagen muss, nimmt ein bisschen ab. Es nimmt immer einfach mehr, ein bisschen immer mehr, ab. Ja, und ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, dass natürlich relativ viele Leute in die Main-Shows hochkommen. Ich bin sehr auf diesen UA Nation gespannt. Ja, kann ich auch noch überhaupt nicht einschätzen. Er wirkt auf jeden Fall so, als ob er uns auch mal wieder ein bisschen unterhalten könnte. Aber guck mal, allein wenn ich mir so überlege, wer jetzt in den letzten Monaten zu Raw gewechselt ist, oder? Ja. Ja, also zum Beispiel die Lucha Dragons. Die fehlen mir bei NXT. Richtig. Bei Raw oder bei der WWE, bei den Main-Shows finde ich die... Finden sie nicht statt. Nee. Selbe bei Neville. Der fehlt mir bei NXT. Ja. Der hat zwar seine Matches bei Raw und so, aber das ist halt ein Mid-Kader und ich bin mir sicher, dass der, das was ich auch gesagt habe, als er debütiert ist, der wird zu so einem Evan Bourne irgendwann werden. Macht ja, halt ja, seinen genau. Spot und das war's. Mhm. Wer ist denn sonst noch? Ah, hier, die Ascension. Fand ich bei NXT auch nicht super, aber viel besser als jetzt bei den Main-Shows. Die finden ja auch nicht mehr statt, aber es wird alles so abgezogen und dann gefühlt nur bei den Main-Shows geparkt, aber nicht wirklich gut eingesetzt. Richtig. Und im Endeffekt sorgt das dafür, dass man mein Lieblings-WWE-Produkt zerstört. Ja, muss ich so sagen. Also, dann fehlt. Was ja auch paradox ist, ne? Dein Lieblings-WWE-Produkt mit deinen Lieblings-Performern kommen auf die große Bühne und verpuffen. Aber eben nicht so, wie es bei NXT war. Das ist das große Problem. Ja. Also, es ist halt einfach nicht so, dass plötzlich sich Zeit genommen wird, um Charakter mir vorzustellen. Überleg mal, um jetzt bei NXT oder auf NXT einzugehen, überleg mal, wie lange jetzt diese Gable und der Typ da, diese Storyline ging, wo der Vogel da seinen Tag-Team-Partner gesucht hat. Hieß der Jason Jordan? Der Schwarze? Michael. Nee, wie hieß denn der jetzt? Jason Jordan. Jason Jordan. So, der hat doch da ewig lang jetzt nach seinem Tag-Team-Partner gesucht. Immer wieder gab es das Segment, dass Gable aufgetaucht ist und so. Da hat man sich halt ewig Zeit genommen, um darauf hinzuarbeiten, dass dieses Debüt dieses Tag-Teams was Besonderes ist. Ja. Das sind so und du hast bei WWE so viel Zeit und die Leute wollen doch mal was anderes sehen und was Neues. Ja, absolut. Aber du musst es halt auch versuchen, irgendwie wenigstens ein bisschen zu verkaufen. Mhm. Und da fehlt es mir einfach an Substanz. Auch, guck mal, da sind wir wieder bei einem weiteren Thema, Roman Reigns und Bray Wyatt. Das ist so lame, was die mit dieser Storyline machen. Ja. Mit einem Typen, der eigentlich von seinem Charakter lebt. Also, wo du so viel eigentlich machen könntest, da machen die nix. Und übrigens, ist dir das aufgefallen? Nee. Ja, da frage ich dich jetzt mal. Du kannst dich dran erinnern, dass Dean Ambrose im Main Event gegen Seth Rollins stand, ja? Mhm. Und im Endeffekt gegen Windmühlen gekämpft hat, gegen J&J Security, Kane, teilweise Triple H. Ja. Und einer wich nicht von seiner Seite, war immer da, sein guter Kumpel Roman. Und was war heute oder am Montag, als Roman gegen Bray Wyatt gekämpft hat? Es kam kein Ambrose. Obwohl der im Ring stand und eigentlich auf das Match gewartet hat gegen Bray Wyatt. Das ist mir nicht aufgefallen. Was soll mir das als Zuschauer sagen? Ganz ehrlich jetzt. Also, wenn ich smart bin, sage ich, hey, das könnte ein Hinweis auf die Zukunft sein. Irgendwie, dass der gegen den turnt oder sonst irgendwas. Aber ich glaube einfach, dass sie sich keine Gedanken darüber machen. Nein, so subversiv smart sind die nicht. Nee. Ist halt einfach egal. Also, es ist so behämmert. Es ist so behämmert. Den eigentlich besten Freund stellst du da in den Ring. Den einzigen sogar noch. Ja. Nicht nur besten, sondern auch einzigen. Das ist so, das ist das. Und das alles zusammengesehen, diese Kleinigkeiten, sind es, die dazu führen, dass ich bei einem 25 Minuten sehr, sehr guten Match dann auf einmal sage, oh nee, ich komm da, ist mir einfach, gibt mir nichts. Richtig. Das ist das dann, warum ich denn so denke. Und das ärgert mich ja eigentlich, aber ich kann es nicht ändern. Es ist einfach so. Und dann gucke ich mir donnerstags Lucha Underground an, die Welt ist in Ordnung und ich weiß, es liegt nicht daran, dass ich nicht mehr Wrestling gut finde. Ich liebe Wrestling. Ja. Ich gucke mir Lucha Underground an und kann nicht, ich gucke mir das an Donnerstagmorgens und kann es nicht abwarten, bis es eine Woche später Donnerstagmorgens ist. Es ist einfach, es geht ja anscheinend. Und wenn man nur mal ein bisschen was plant, ne? Ja, und du siehst ja auch, dass die WWE die Leute hat, denn wenn du jetzt zum Beispiel... Selbst wenn du die Leute nicht hast, kannst du es doch besser booken, mein Freund. Ja, für mich ist das noch viel schlimmer, dass ich bei Lucha Underground sehe, dass sie die Leute gehabt haben und jetzt immer noch bessere haben in der WWE. Ja. Es ist ja nicht so, dass ein John Morrison oder ein Alberto Del Rio irgendwie nicht ersetzbar wären, sondern sie haben noch bessere Leute, aber Lucha Underground schafft ein geiles Produkt abzuliefern mit Leuten, die in der WWE eigentlich nicht mehr so eine große Rolle gespielt haben. Natürlich waren sie mal Main Eventer oder zumindest bei Alberto El Patron auch World Champion und so. Ja, Nitro war mal ECW Champion, ne? Ja, und hat auch mal ein Titelmatch gehabt. Da gab es mal so ein geiles Raw Match gegen The Miz. Kannst du dich daran noch erinnern? War das nicht sogar ein Ladder Match? Ich glaube ja. Auf jeden Fall irgendwas Extremes. Also das war schon geil, das ist ja gar keine Frage, aber man hat halt nie das Gefühl in der WWE gehabt, dass Johnny Nitro oder Morrison oder weiß der Kuckuck, wie du nennen willst, auf Dauer ein großer Player sein könnte. Und wenn ich ihn jetzt bei Lucha Underground sehe, dann habe ich das Gefühl, ja, das ist ein Main Eventer bei Lucha Underground. Ja. Ich wollte auf irgendeinen Wrestler noch zu sprechen kommen. Ja, genau. Dolph Ziggler. Das ist für mich ein bisschen vergleichbar mit Dolph Ziggler. Ganz ehrlich, hat er mir jetzt gefehlt heute in der Ausgabe oder am Montag? Nein, überhaupt. Natürlich hat er den nicht gefehlt. Ja, aber nicht, das ist doch. Wie kann denn das sein? Es ist doch einer der wichtigsten Babyfaces der Company. Es muss doch eigentlich so sein, dass ich mich nach diesen 3 Stunden frage: Hey, wo war ein Ziggler? Was war mit Ziggler? Mhm. Also nicht, weißt du, so, ja, haben sie den entlassen oder was, sondern einfach so, weil er mir gefehlt hat, weil das ja Besondere gefehlt hat, wenn er auftritt. Aber nee, war halt nicht so. Oh, nee. Was denn du da für Sachen? Das ist ein Bikini? Der sieht aber ziemlich sexy aus. Welche Farbe hat der Bikini? Weiß. Weiße Bikini. Hast du den schon mal nass gemacht? Nicht, dass man deine Titten durch den Ding sieht. Sieht echt gut aus. Du kannst ruhig was sagen, mein Gott. Von meiner Schwester. Der passt dir? Deine Schwester ist doch viel fetter. In ihren dünneren Tagen. Du warst aber sehr dünn. Du bist ja so dünn. Schönen Bauch hast du da. Hast du letzte Woche schon mal erzählt? Spielen wir jetzt eine Runde Preis ist heiß? Lilly versus Melly? Nee, heute gibt es keinen Preis ist heiß. Sieht schön aus. Ja, ärgert mich. Melly, machst du zu da bitte? Hallo? Mein Gott. Ja, also. Ja, ja. Es ist, ich, das ist ganz kontrovers bei mir, weil ich, wie gesagt, eigentlich Wrestling cool finde und, und auch gerne gucke, auch weiterhin definitiv, aber dieses WWE-Produkt, dennoch, ich gucke mir Battlefield an, Battleground, ich gucke es mir an und freue mich auch auf genau, Montag, lass doch mal kurz auf die Card gucken, gibt es da irgendwas, worauf du dich freust? Nein. Gar nichts? Nur auf den Ausgang von des Main Events, ja. Sonst auf kein Match. Also, ich freue mich auf Cena Owens. Da, ja klar, da freue ich mich nicht drauf. Nee, da denke ich halt, könnte ein gutes Match werden. Ja. Genau, richtig. Das sehe ich auch so. Wyatt Reigns, der Aufbau war so miserabel, aber dennoch glaube ich, dass die sich ein richtig stiffes Match liefern werden bei Battlefield und das war's. Und natürlich du als alter Wade Barrett-Fan, es geht um die Crown. A Battle for the Crown, R-Truth gegen King Barrett in der Kickoff-Show. Da möchte ich nochmal festhalten, dass Wade Barrett erneut gegen R-Truth bei dieser Raw-Ausgabe verloren hat. Richtig, das ist richtig. Unglaublich. Und was ich auch noch kurz sagen will, jetzt war ja das große Comeback von Cody Rhodes. Natürlich haben sie ihn wieder als Stardust zurückgebracht. Mhm. Da habe ich mir so gedacht, es gab, glaube ich, noch nie einen besseren Moment, auch wenn es tragisch ist, ja, Cody Rhodes wieder als Cody Rhodes zurückzubringen, genau, und gleichzeitig ihn also als neuen Face zu präsentieren. Ja. Die Leute hätten ihn abgefeiert und genau. Wie man diese Chance sieht auch gut aus. Das hat sie jetzt halt nicht. Mitten in der Sendung ist, also das ist ja wie beim Chris mit dem Fressen. Echt, es gibt ja wirklich keinen anderen Moment hier, mir ein Bikini anzuziehen. Warum? Was hat sie jetzt für einen an? Einen schwarzen. Oh, schwarz ist auch gut. Ist super. Ja, ich habe mir echt gedacht, warum machen sie das? Warum? Ich weiß nicht, aber vielleicht ist ja Cody Rhodes mit seiner Stardust-Rolle zufrieden. Höchstwahrscheinlich. Er steht ja auf dieses Comic Relief-Ding. Ach, ich verstehe auch, sollte es wirklich dieses SummerSlam-Match geben, das kann ich nicht nachvollziehen, weil den Typen kennt doch de facto keine Sau. Arrow geht schon durch die Decke. Der geht durch die Decke. Ich sag dir eins, dieses Match wird keine Sau interessieren. Nein, Arrow, die Serie geht doch schon durch die Decke. Das Match wird keine Sau interessieren. Pass auf, ich sag dir das. Ich habe von diesem Typen noch nie was gehört, noch nie. Und ich bin kein Obernerd oder so ein Scheiß, aber ich würde mir schon zusprechen, dass ich relativ viel so mitbekomme, was in dieser Serienwelt und so abgeht. Und ich sag nicht, dass ich davon noch nie gehört habe. Aber das ist kein großes, das ist kein großer Player, das ist keine große Serie, die wahnsinnig viel Beachtung findet. Das hat man auch schon gemerkt, als er da bei dieser Raw-Ausgabe als Gast da war. Mhm. Keine alte Sau hat sich für den interessiert. Das ist, das verstehe ich nicht. Das ist alles scheiße, da so einen Typen damit reinzuholen. Ja, wahrscheinlich kriegst du nur den Arrow-Typen. Lass ihn weg. ML oder was weiß ich. Lass ihn weg. Lass ihn weg. Ich will, dann ja, aber die wollen doch immer irgendwas Besonderes zu so einem Big Four machen. Ja, dann mach Cody Rhodes gegen Neville in einem Ironman-Match. Das Cody ist was Rhodes gegen Dusty Rhodes. Ja, als Hologramm. nee, aber das ist immer so die Frage, die ich mir stelle. Ja, okay, ich verstehe, wenn du einen Star dabei haben möchtest, ja, um den Pay-Per-View zu pushen. Aber der einzige Needle-Mover, weißt du noch, von wem diese Aussage stammt? Von dir. Dana White. Nate Diaz is not a needle mover, hat er damals gesagt. Der einzige Needle-Mover, sage ich dir. der war früh, also Mike Tyson ist für mich dieser Needle Mover gewesen. Aber sonst, welcher richtige große Star hat denn wirklich für die WWE was gebracht? So außerhalb, also nicht jetzt so jemand wie The Rock oder so, der dann zurückgekommen ist, sondern welcher, in Anführungsstrichen, Hollywood-Star hat denn wirklich irgendwie was gebracht, dass du den da mit in den Shows dabei hattest? Ratingsmäßig oder Pay-Per-View-Buy-Rate-mäßig? Für mich nur Mike Tyson. Kommt noch. Ja, kannst du mir dann aber gerne sagen. Aber mach ich dann. Ich wüsste niemanden. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Benni, ich bin in 10 Minuten fertig, okay? Es ist also wirklich, es gibt's doch nicht. Es rennt dir alle 2 Minuten mit einem neuen Badeanzug rein. Hoffentlich hast du dein Seepferdchen schon drauf gebügelt. So. Ja, also das ist auch nochmal so ein Punkt, wo ich mir halt so denke, ja, wenn du halt einen richtigen Star... Ich weiß Star, jetzt einen. Ja? Pee Wee Herman. Das war kein Needle Mover. Sondern? Der, was hat denn der gebracht? Der hat nichts bei den Ratings verändert. Das war jetzt Ironie, du Stockholm-Kandidat. Ironie überträgt sich nicht im Radio, Chris. Dann müssen wir YouTube machen. Machen wir nächste Woche. Okay. Aber es sieht viel zu gut aus für YouTube. Das stimmt. Das ist mir wirklich auch schon aufgefallen. Ja, deswegen nervt mich das halt. Dann nimm doch nicht den Spot von Leuten weg, die eigentlich was zeigen könnten, mit so einer Pfeife, die keine alte Sau kennt. Brauche ich einfach nicht. Es ist verschwendete Zeit. Das ist meine Meinung. Willst du noch kurz was zu dem Schlusssegment sagen? Lesnar und seinem Ausraster gegen Kane. Ganz ehrlich? Ja. Nee. Fandest du es gut? Nee. War sehr lang, wa? War zu lang, zu langweilig und dann doch zu wenig. Ich meine, ich mag Rollins wirklich bei seinen Promos immer sehr gerne. Also das kann ich ihm echt nicht absprechen, aber... Heyman war natürlich wieder gut. Aber wie du halt sagst, das sind halt 20 Minuten. Da denkst du dir halt, das ist eigentlich ein Segment. Wenn dir das jemand erzählt, dann denkst du, das sind 5 Minuten. Als ich gesehen habe, wie lange das noch geht, habe ich gedacht, da passiert jetzt richtig was. Hast du das in 9 Teilen geguckt oder in 3 Teilen? 9. Ich auch. Und ich habe den 8. Teil fertig gehabt und habe mir so gedacht, ja komm, jetzt guckst du dir noch die letzten 10 Minuten. Und dann sehe ich das 21 Minuten. No. Und da habe ich gedacht, nee. Da wusste ich schon wieder, haben sie in die Länge gezogen, die Penner. Naja. Klar. Ja, Chris, nächste Woche sprechen wir dann über Battlefield. Battlefield. Battleground, Battlefield. Battleground Hardline. Battleground Hardline. Ja. Und eins muss ich... Ach nee, komm, schon so. Nee, komm, erzähl. Ja, das würde jetzt zu lang dauern, nee, weil du gesagt hast, dir gefallen die Grafiken so gut bei Battleground. Ja, das möchte ich jetzt aber hier nicht platt reden. Siehste? Habe ich nämlich gewusst. Ich kenne dich doch, du altes Hast du? Schwein. Nee, machen wir Sonntag eine WhatsApp-Ausgabe? Oh nee, Sonntag kann ich gar nicht, da ist bei uns Bombenräumung. Da siehst du. Kannst du dich da einstellen und irgendwas erzählen? Zu Hause, dann muss ich das Haus verlassen. Nee, würde ich einfach die ganze Zeit diesen Entschärfer belabern mit irgendwas. Ja. Erzähl ihm die ganze Zeit, wie Batman ist. Und was ist das? Was ist das? Ja, das könnte ich natürlich machen. Am Samstag haben wir Einweihungsfeier und am Sonntagmorgen um 10 müssen wir alle das Haus, die Häuser verlassen. Unsere ganzen Kompagnons, die hier sind. Ja, du kannst auch einfach mal so ein Querdenker sein und dich räumen lassen. Nackt würde ich das machen. Ich würde mich nackt aufs Dach setzen und sagen, ich gehe ja nicht weg. Nee. So lange, bis das SEK kommt und dich räumen muss. Das würde ich machen. Und dann musst du dir so eine Non-PG-Fahne an den Pimmel binden. Das würde ich gut finden, dass das im Fernsehen kommt, wie so eine Non-PG-Fahne an deinem Pimmel wedelt. Ja? Nee, in den Arsch stecken. Genau. Und immer wenn du einen fahren lässt, dann pustet die so ein bisschen auf. Genau, ein Non-PG-Luftballon. Das ist es. Und der wird immer größer, bis er platzt, die Blase. Das ist die Geschichte von Non-PG. Das ist sie. Irgendwann platzt die Blase. Ja. Naja, wir lassen uns überraschen. Alle am Montagmorgen die neue Presse oder die Hannoversche Allgemeine Zeitung abonnieren. Da werde ich dann drinstehen. Und Non-PG. Oder einfach mal im Irrenhaus vorbeischauen. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss. So, sind wir fertig.